Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 133 an Goethe, Jena, den 25. Dezember 1795. Hier einen kleinen Beitrag zu der Interpretation des Märchens. Er ist mager genug, da sie mir mit dem Besten schon zuvor gekommen sind. In dergleichen Dingen erfindet die Phantasie selbst nicht so viel, als die Tollheit der Menschen wirklich aushägt, und ich bin überzeugt, die schon vorhandenen Auslegungen werden alles Denken übersteigen. Was sie von der vermehrten Subskription auf die Horen schreiben, überraschte mich, und es möchte wohl nur sehr partikulär sein, denn dass die Summe im Ganzen abnehmen muss, ist nach dem erstaunlichen Geschrei, nach den Klagen so vieler Buchhändler selbst, wie zum Beispiel Ungers in Berlin und anderer, keine Frage. Auf Cottas Aufrichtigkeit dürfen wir uns bis auf einen gewissen Punkt wenigstens ganz sicher verlassen. Er hat mehr Eitelkeit als Eigennutz, und er fürchtet sich zu sehr, dass mein Eifer erkalten möchte, als dass er dasjenige verschweigen könnte, was ihn beleben kann. Was die Goldlieferung anbetrifft, so vergaßen sie, dass die Zahlung von einer Ostermesse zur andern ist ausgemacht worden. Etliche Tage vor Jubilate erscheint Cotta mit einer Geldkatze um den Leib, und zwar pünktlich wie eine wohlberechnete Sonnenfinsternis, um das Honorar für das ganze Jahr abzutragen. Früher wollte ich ihm nicht gern eine starke Zahlung zumuten, da er sich einmal auf die Abrede verlässt, ob er gleich, sobald man es fordert, damit parat sein wird. Eben sendet mir Woltmann ein selbst verfertigtes Trauerspiel nebst einer Operette. Ich habe es noch nicht angesehen, werde Ihnen aber, wenn Sie hier sind, hoffentlich allerlei davon zu erzählen haben. In 10 bis 12 Tagen werden Sie die Horen in der LZ rezensiert lesen. Den poetischen Teil hat glücklicherweise Schlegel und nicht Schütz rezensiert. Dieser hat sich bloß das Philosophische und Historische vorbehalten. Leben Sie recht wohl, Schiller.